Herzlich willkommen auf dem Friedhof. Spürt ihr es auch? Die Erde bebt. Der Boden spaltet sich und unser Rock erklingt.